Privat beschäftige er sich unter anderem mit der neuen Platte des amerikanischen Rocksängers Bruce Springsteen, zu dessen Konzert er im Juli gerne gehen würde, und einer neuen Techno-Richtung, die er sehr spannend fände, sagte Karl Theodor zu Gutenberg im sonntäglichen Polit-Promi-Interview der Bild am Sonntag. Anlass für das Interview war, nach Bekunden der BAMS-Redaktion, dass der Wirtschaftsminister nicht mehr nur 100 Tage, sondern schon 130 Tage im Amt ist. Beim Wort Steuersenkungen musste dagegen nachgehakt werden. Das Ergebnis, die von CDU und CSU geplanten Steuersenkungen können, jedenfalls nach den Worten des CSU-Bundeswirtschaftsministers, möglicherweise erst in der übernächsten Legislaturperiode vollständig umgesetzt werden. Und so nimmt es denn nicht Wunder, dass zu Gutenberg es für einen so wörtlich sehr klugen Schritt der Union hält, in das Wahlprogramm keine konkreten Jahreszahlen für die versprochenen Steuersenkungen hineinzuschreiben. Steuersenkungen müssten sich an der weiteren Entwicklung der Wirtschaftskrise orientieren. Kurzum, dann, wenn es verantwortbar ist, so der Minister im BAMS-Interview. Es sei falsch, wenn die Politik nur in vier Jahresrhythmen einer Legislaturperiode denke. Kurzfristiger müsse nur die Bekämpfung der sogenannten kalten Progression angepackt werden. Öffentliche Vorfestlegungen wollte zu Gutenberg auch im Falle des Fürther Versandhauses Quelle nicht treffen. Die Entscheidung über Staatshilfen für das insolvente Versandhaus Quelle werde aus rein sachlichen Gründen gefällt, nicht nach politischen oder bayerisch-regionalen Gesichtspunkten. Darüber entscheide der zuständige Bürgschaftsausschuss nach objektiven Vorgaben bis Mitte nächster Woche. Kritik übte zu Gutenberg in Bild am Sonntag an der Unternehmenskonstruktion des Handels- und Touristikkonzerns Arcandor. Er und seine Berater hätten in den zurückliegenden Wochen immer wieder mal die Augenbrauen hochgezogen, da vieles nicht plausibel sei. Offensichtlich habe es unternehmerische Entscheidungen gegeben, die man nicht als zielgerichtet und erfolgsorientiert bezeichnen könne. Das hätten die Mitarbeiter nicht zu verantworten, aber auch nicht der Steuerzahler. Abgeschwächt hat zu Gutenberg seine Aussage vom Freitag in der Süddeutschen Zeitung, wonach er eine schwarz-grüne Koalition nicht auf ewig ausschließen wolle. Gleichlautende Denkspiele hatte CDU-Minister Wolfgang Schäuble angestellt. Schäuble warnte zudem, die FDP nach der Europawahl nicht übermütig zu werden. Von schwarz-grünen Bündnissen auf Bundesebene sei man inhaltlich noch Lichtjahre entfernt, sagte zu Gutenberg jetzt in Bild am Sonntag. Im Bundestagswahlkampf sei klar, dass die Union für eine Mehrheit mit der FDP kämpfe. Offensichtlich ist man sich in der CSU in der Frage von schwarz-grünen Bündnissen keineswegs einig. Jüngere CSU-Politiker schließen die grüne Option nicht mehr grundsätzlich aus und machen dies immer häufiger auch öffentlich deutlich, was auf heftige Kritik des CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer stößt.